Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Sendung Radio Ekphrasis mit Dirk Sorge, heute live von der Ausstellung Im Gespräch mit Geistern aus dem Eierhäuschen im Spreepark Berlin. Und ich denke, die Live-Verbindung steht jetzt und wir schalten mal zu Herrn Sorge. Stein organisiert wurde und welches sich jetzt fortführt, ist die erste Veranstaltung. Und die beiden sind verantwortlich für diesen Eiertempel, den Sie hier vor sich sehen. Und die beiden haben Dirk Sorge eingeladen, diese Führung hier durchzuführen. Noch als kurze Notiz, das Audio dieser Führung wird aufgezeichnet. Und wenn irgendjemand Probleme damit hat oder das kommentieren möchte, bitte dann sich an uns wenden nach der Führung. Weil wir es dann für die Webseite auch verwenden wollen. Ja. Also, wir freuen uns, dass wir für die heutige Sendung Dirk Sorge gewinnen konnten. Er ist einer der führenden ExpertInnen auf dem Gebiet der Geisterkunde. Vielleicht weltweit, aber sicherlich doch im gesamten Kenterwald. Dirk Sorge wurde in West-Berlin geboren und studierte dort Spiritologie mit den Schwerpunkten Magnetismus und neuere Metaphysik. Er hat zahlreiche populärwissenschaftliche Ratgeber veröffentlicht, darunter sein bekanntestes Werk Geister sehen für alle in 666 Schritten zum Erfolg. Herzlich willkommen, Herr Sorge. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und dass auch so viele Menschen heute hier sind. Und ich freue mich ganz besonders, dass diese Sendung heute auch übertragen wird im Radio und auch für die Nachwelt dokumentiert wird, denn wir könnten hier heute schreckliche Dinge entdecken. Sie müssen wissen, dass seit vielen Jahren keine menschliche Seele diese öden Räume betreten hat. Das heißt, wir sind heute zum ersten Mal hier und müssen live dokumentieren, was wir hier entdecken. Das kann schauerlich sein, das kann auch amüsant sein, das müssen wir mal abwarten. Und vielleicht fragen Sie sich, was ich hier auf dem Kopf trage. Das ist eine Antenne, die ist also mit einem handelsüblichen Kopfhörer verbunden. Die Antenne ist natürlich magisch, wie Sie sich denken können. Und die erlaubt mir, durch gewisse Übungen und durch jahrelanges Training mit den Geistern Kontakt aufzunehmen. Und wie Sie ja auch sicherlich schon bemerkt haben, hat dieses Haus ein gewaltiges Geisterproblem. Das Ektoplasma, das tropft von der Decke und auf den Boden und man kann sich kaum bewegen. Deswegen müssen wir ein bisschen darauf achten, wie wir hier als Gruppe uns gut durchnavigieren können. Und ich muss auch erstmal hier mich selber ein bisschen orientieren und gucken, wo sind wir hier eigentlich, weil ich war hier auch noch nie. So, und was passiert nun? Herr Sorge hat die Augen geschlossen und scheint sich auf etwas zu konzentrieren. Von der Decke und von den Wänden tropft das Ektoplasma. Es ist grün und es leuchtet. Es blubbert, wenn es den Boden trifft. Das Ektoplasma scheint alle Wege im Raum zu blockieren. Doch ein Spalt ist noch offen. Herr Sorge hat ihn entdeckt und wendet sich ihm zu. Es gibt einen einzigen Ausweg aus diesem Raum. Ich würde sagen, wir müssen ihn nutzen. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Dieser Raum ist ja viel kleiner als der Raum, in dem wir uns eben befanden. Möchte mal jemand beschreiben, was wir hier im Raum haben? Welche Objekte stehen hier? Wer traut sich? große Marmorblöcke. Marmorblöcke, aha. Holz. Holz. Helles Holz. Helles Holz. 12 Steckdosen. 12 Steckdosen, ah, interessant. Das ist natürlich wichtige Information, gerade wenn man über Geister nachdenkt. Die kommen ja oft durch Steckdosen, wie wir wissen. Und an den Marmorblöcken, was ist da dran? Tücher. Weintücher, ja, die gedruckt aussehen. Ja. Verschwindende Gesichter. Verschwindende Gesichter. Vögel. Aha, Vögel. Ein Wahlsee. Ein was? Ein Haupteingang. Okay. Clubhaus. Wir können uns ja mal auf eins der Bilder konzentrieren und das genauer beschreiben. Soll ich mal probieren? Gleich. Dann aber wollte ihr das Blut fast in den Adern stocken, denn vor ihr lag, sie deckte die Augen einen Moment mit der Hand, das konnte und musste ja nur ein Traum sein. Nein, vor ihr lag in voller, unverkennbarer Wirklichkeit das Hauptzimmer des alten Hauses mit seinen gelbseidenen, niedergelassenen Gardinen, mit dem schweren Teppich, den alten, aus dunklem Eichenholze gar sonderlich geschnitzten und vergoldeten, aber auch weich gepolsterten Möbeln und den polierten, ebenfalls zierlich geschnittenen Nussbaumwänden, an denen alte, kaum noch erkennbare, mächtige Bilder hingen. Eines von diesen fesselte ihre Aufmerksamkeit vor allen anderen. Das heißt, wir haben hier alte Möbel vor uns und stehen hier im Hauptzimmer des alten Hauses. Und dieses Bild, das können wir mal genauer beschreiben. Was haben wir denn hier? Das ist in Pink und Rot, würde ich sagen, in den Farben. Dann gibt es dieses Jungpionier-Logo, ja, jeweils auf den Ecken. Also es ist ein Viereck quasi. Und dann sieht es aus wie ein Plan von einem Park, in dem es ein Puppentheater gibt, ein Bärenzwinger, ein Sportstadion, Haupteingang, Bahnhof, Ehrenheim, Badesee, Clubhaus. Ich denke fast, das ist das FEZ-Gelände. Okay, das ist ein Lageplan davon. Ja, das irgendwie, oder was steht hier? 10 Jahre... Pionierpark. Pionierpark. Aha. Also es ist ein Pionierpark. Das fährt aus wie diese kleine Eisenbahn. Ja. Ich sehe Blut. Blut? Oh je. Ah ja, und Blutrot. Dann diese Porträts da drin. Das sind so ganz klein, wie so Nadelradierungen reingedruckt noch. In Grau, würde ich sagen. Ja, interessant. Und ein frisch gebackenes Brot. Ein frisch gebackenes Brot? Das stimmt, ja, es könnte auch ein Brot sein. Wobei hier stehen noch 2 Wassergläser. Ja, und da noch ein Apfel und so eine halbe Orange. Vielleicht machen da Leute Picknick im Park. Ja. Okay. Und steht das Bild in Verbindung zu den anderen Bildern hier im Raum? Minimal, würde ich sagen. Also irgendwie vielleicht durch die Art dieser Kalkanregierung, weil das zieht sich durch die Taube da auch. Und sonst es gibt weder farblich noch irgendwie sehe ich so die eine Verbindung. Ja. Es gibt überall Gesichter, oder? Eigentlich gibt es überall Gesichter. Und es gibt immer so eine Art Rahmen, so ein Umgehen. Stimmt. Worte. Verstehe. Gut. Wir gehen mal ein Stückchen weiter. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit weiterzulaufen, was eben noch blockiert war. Den Weg, den nutzen wir am besten jetzt gleich mal. Wie kommt das denn, dass der jetzt frei ist? Vermutlich haben wir die Geister jetzt vertrieben, die für diesen Raum zuständig waren. So erkläre ich mir das. Herr Sorge steht in einem Korridor und blickt Richtung Tanzsaal. Der Tanzsaal ist ein großer Raum mit gewölbter und geschmückter Decke. Herr Sorge betritt den Tanzsaal und läuft in die Mitte entlang einer gut erkennbaren Linie. Er bleibt stehen und schaut nach oben. Doch was ist das? Gott erbarme dich! Ein riesiges Auge blickt von der Decke herab in den Raum. Herr Sorge hat einen Beutel in den Händen und hält ihn unter das Auge. Er hat beide Arme ausgestreckt und vom Auge scheinen kleine, helle Objekte hinunterzufallen. Es sind ungefähr einmal 1 Zentimeter große, flache Gegenstände. Herr Sorge fängt sie mit dem Beutel auf. Sind das etwa Tränen? Wollen Sie mal schauen, was da drin ist? Darf ich fühlen? Ja, und auch gerne rausnehmen. Interessant. Was ist das? Ein Buchstabe. Also ein kleines Plättchen mit einem Buchstaben. Aha. Ein E. Ein E. Sehr ähnlich, aber mit einem S. Ein S? Ja. I. I. Oder L. Ein H. Ein H. Ein G. Ein I. Noch ein E. Aha. Okay. Ja, S. Ja, er hat noch keins. Du? Ich habe schon eins. Warte mal. Wer hat noch keins? Ja. Ihr noch? Die beiden? Genau. Ach so. Bei drei. Gucken, was es noch gibt. Es gibt, glaube ich, auch nur noch einen, kann das sein? Kann sein. Nee, es ist ein Schlüssel drin. Ein Schlüssel. Das war's. Das war's. Was haben wir denn jetzt insgesamt hier gezogen? Also Buchstaben und ein Schlüssel. Ein Buchstaben und ein Schlüssel. Okay. Wir können mal alle Buchstaben auf den Boden legen und gucken, was dabei rauskommt. Oh oh. Oh, ihr habt schon gelegt. Ja, wir brauchen Tee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mal gucken, ob ein Wort rauskommt am Ende. Aha. Geheimnis und ein Schlüssel. So, so. Wow. Das merken wir uns mal. Muss das hier liegen bleiben? Lass uns mal hier liegen. Mal gucken, was passiert. Okay. Den Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall. Aber Frage ist, wo kann man den Schlüssel benutzen? Ja. Wo? An den Spinden, okay. Und wie viele Spinde gibt es denn? Wie viele Spinde gibt es denn? 24, okay. 21. Und wie finden wir den richtigen Spind heraus? Hier, nee, überall. Ich glaube, viele Spinde haben gerade keinen Schlüssel drin. Okay. Es ist nicht der Spind Nummer 6. Es ist nicht Spind Nummer 6. Ausschlussverfahren, das ist gut. Fit gut auch. Oder vielleicht mit den Zahlen. Ah, gut. Was kommt denn da raus? Also 13. Okay, dann können wir es jetzt abbauen und merken uns noch die Zahl 13. Gott sei Dank ist nicht Maike. Perfekt, Dankeschön. So, ja, gehen wir zu den Schließfächern und gucken mal, was uns da erwartet. Aber bevor wir das Schließfach öffnen, müssen wir diesen Raum kurz beschreiben, sonst kommen wir ja gar nicht weiter. Wir hatten ja gerade das Auge gesehen an der Decke im großen Tanzsaal. Und hier gibt es auch ab und zu Augen. Genau, LED-Augen. LED-Augen. Aber davor steht noch was anderes. Imperialismus an. Imperialismus an. Imperialismus da sind raus. Die Augen. Da sind die Augen. Die schauen aber grimmig. Die schauen sehr grimmig, ja. Die sind sauer auf den Imperialismus. Die Jugend der Welt klagt den Imperialismus an. Aha, verstehe. Deswegen gibt es die Augen, das macht ja Sinn. Wie ein was? Die Augenbrauen sehen aus wie das Nike-Symbol. Ah, das Nike-Symbol. Okay, das ist ja auch sehr imperialistisch, dieses Nike-Symbol. Vielleicht gibt es geheime Kollaborationen. Es gibt noch Tanzende in Berlin. Ah, in den Wänden. Tanzende in Berlin. Das sind so Drucke, die aber auch teilweise mit Wasserfarbe vollgemalt. Ja, genau. Es gibt hier links und rechts gibt es die Schließfächer, jeweils drei Reihen. Und darüber sind Drucke, jeweils sechs. Jeweils sechs Drucke. Und was genau sieht man auf den Drucken? Tanzende. Berliner Skyline. Ah, woran erkennt man das? Der Fernsehturm, okay. Verräterischer Fernsehturm. Aha. Und kann man die nochmal genauer beschreiben, die Drucke? Sind die Einzelpersonen erkennbar? Sind das bekannte Persönlichkeiten? Wer tanzt denn da? So Paare tanzen und auch manche einzelnen. Ich glaube, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tanzende. Okay. Manche tanzen so ganz eng und stumm und andere tanzen so eher ein Teil und zwei. Ja. Aha. Unterschiedliche Hautfarben. Der Form her würde ich sagen, das könnte Holzschnitt oder Linol. Ja, und was tragen die Leute? Es gibt Frauen mit Beinhaaren. Aha. Zwei Personen treffen die Bruderschaft. Ah, okay. Und in der Ecke wird gesoffen. Wie immer. Und die haben aber irgendwie so eine Blume, also eine Blume als Gesicht oder sogar so eine Art Geierkopf oder Vogelkopf. Aha. Das sind eigentlich immer Variationen vom gleichen Motiv. Ne? Also die Grundstruktur ist die gleiche? Ja. Ja. Okay. Wilde Muster. Ja. Wilde Gewänder. Verstehe. Na gut. Dann können wir ja mal das Schließfach 13 öffnen und gucken, was da drin ist. Jetzt bin ich gespannt. Noch ein Beutelchen. Darf ich das sehen? Ich würde es erstmal an mich nehmen und gucken, was das sein könnte. Wenn Sie mal fühlen, was das sein könnte von außen. Bevor wir es öffnen, müssen wir erstmal sicher gehen, dass es... Das sind lauter kleine Eier in der Schale. Kleine Eier! Ja. Vielleicht sind Sie auch der Eierexperte, deswegen haben Sie es sofort erkannt. Ah. Ich muss das mal tragen. Ja. Wo könnten wir denn mal die Eier ablegen? Wo passen denn hin, diese Eier? Gute Frage. Wow, ist das 3D gedruckt? Die Schale. Zum Eiertempel, da könnte es gut passen. Vielleicht können wir die opfern, die Eier. Okay. Sie sehen, glaube ich, eine Schale. Die fallen durch die Löcher. Dann müssen wir sie auf den Boden legen. Dann schmeißen wir sie auf den Boden, genau. Wo sind die kleinen? Auf jeden Fall können sie können nicht in der Schale bleiben, sie müssen weg. Wollen wir sie einfach so da überall hinmachen? Ja, das könnte man machen. Und wo stehen wir hier genau? Was ist das für ein seltsames Gebäude? Dieser Eingangsbereich, der ist ja, ich würde sagen, 6x6 Meter groß und in der Mitte steht eine weiße Konstruktion, fast wie eine Burg. Die Mauern sind ungefähr, naja, fast bis zum Knie oder Schienbein hoch. Die laufen hier einmal im Rechteck rum, vielleicht 2x3 Meter oder 2x4 Meter. Und am Ende des Rechtecks gibt es eine Art Treppenkonstruktion, fast wie ein Altar. Und auf der Mauer gibt es ganz viele Zinnen. Aber die Zinnen sind keine Steine, sondern die sind fast wie Schädel geformt. Fast wie Glatzköpfe geformt. Möchte noch jemand weiter beschreiben, was wir hier vor uns haben? Buchstaben, viele Buchstaben. Buchstaben. Grün. Aha. Ektoplasma grün. Und die Buchstaben, was ergeben die? Ergeben die Worte? Können sie, wenn sie wollen. Auf den Tempel. Ah ja. Es steht gerade Winterfreude, Amore, Leidenschaft, Esprit, Honne, Frieden, Animals. Sehr gut. Das passt doch perfekt. Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieses geistige Eigentum derzeit nicht verfügbar. Die Stimmung im Raum hat sich gerade schlagartig verändert. Es ist plötzlich kalt geworden und dunkel. Die Teilnehmenden der Führung begreifen allmählich, dass der Spaß nun vorbei ist. Oder besser, der Spaß hat einen ernsten Kern, der sich nicht länger ignorieren lässt. Er bricht hervor. Wo ist die schwarze Schale, wo die Eier drauf lagen? Hier. Hilft uns die noch irgendwie weiter? Man kann keinen Bart drin nehmen, dafür ist sie zu klein. Oh, aber sie hat eine Nachricht auf der Rückseite. Gut, traust du dich, die vorzulesen oder abzunehmen? Ich habe so viele Hände voll. Vielleicht kann mir jemand helfen. Ich helfe dir. Mach mal hier das Tesafilm. Ja. Vorsicht, das ist vielleicht ein Liebesbrief. Eine geheime Botschaft. Ein Brief tatsächlich, ja. Okay, ich verlese. Ja. Gehe dorthin, wo Musik ist und Menschen Masken tragen und so weiter. Liebe Grüße, der, die, Geist, im. Da, wo Musik ist und wo Menschen Masken tragen. Wo kann denn das sein? Das wäre hier. Da kennt sich jemand aus. Dieser Raum ist neu, hier waren wir noch gar nicht. Was gibt's denn hier? Wo sind wir hier gelandet? Hier sind verschiedene Gestelle im Raum, wie Guckkästen. Oder was kann das sein? Oder wie Stellwände? Wer traut sich das zu beschreiben? Nochmal rein auf den Holzplatten, würde ich fast sagen. Aha. Vielleicht Zeichen. Zeichen, ja. Zwei Filme, Menschen, die merkwürdige Dinge tun. Ah, und haben die Masken vielleicht? Das sieht man ihre Gesichter gar nicht. Hier haben sie Masken. Ah, sehr gut. Es gibt auch das Joghurt- und Quark-Kostüm. Was gibt es? Ja, ist so ein Kostüm aus Joghurt- und Quark-Bechern. Okay. Sehr gut. Da hält jemand ganz viele Tickets in der Hand. Und hat schwarzen, verschmierten Lippenstift. Ja. Und hier ist die Wand grün. Das sieht aus, als ob wie so grünes Wasser, das steigt. Und die Filme sehen ja so ein bisschen aus wie so aus den 80er Jahren oder was kann das sein? Das sind ja keine Videos, das sind ja wirklich Filme, ne? Ja. Das heißt, es muss ein bisschen älter sein. An Sepia-Farben. Sepia-Farben, sehr gut. Das sind alles Frauen. Aha. Ah, ja. Sehr gut. Es gibt Sitzmöglichkeiten im Raum verteilt, es gibt Kopfhörer verteilt im Raum, es gibt Menschen verteilt im Raum. Und hier scheint irgendwas drin zu stecken. Beschreib mich mal. Kein Gesicht mehr. mehr oder nur noch Augen und der Rest ist eingeebnet in ein pappfarbenes, ziemlich eierförmiges Gesicht mit einer sehr, sehr hohen Stirn und einem sehr langen Kinn und eine kleine Nase und einen kaum sehbaren Mund, der ein bisschen, der lächelt nicht. Der ist nicht so glücklich. Aus urheberrechtlichen Gründen ist dieses geistige Eigentum derzeit nicht verfügbar. Und nun sucht Herr Sorge etwas in seiner Tasche, in seiner Jackentasche. Er holt ein kleines Objekt hervor und beginnt daran zu drehen. Es ist eine Kurbel. Aha, und jetzt erscheint vor ihm im Raum ein kleines Licht. Hier ist ein dunkler Raum, da waren wir noch gar nicht drin bis jetzt. Ohne Licht würde ich hier gar nicht reingehen. Aber zum Glück haben wir Licht dabei. Zum Glück haben wir ein Licht dabei. Wo sind wir denn hier gelandet? In der Zukunft. Aha. Warum in der Zukunft? Weil es schwebt Technoschrott im Weltall. Zum Beispiel Töpfe. Und es gibt Feuer auf Pflanzen. Aber ich weiß gar nicht, ob die Pflanzen verbrennen mich. Oder vielleicht doch. Alles brennt. Alles brennt. Der Boden und der Bildschirm. Und die Flugzeuge sind hängen geblieben. Flugzeuge, wir haben ja eben über die Bomber gesprochen. Die Flugzeuge, die Bomben auf die Dächer geworfen haben. Vielleicht sind das die. Ja, und da sind auch nur Panzer. Jetzt wieder Töpfe. Und die was. Viren vielleicht oder Punkte im Koordinatensystem. Ich glaube, dass zu viele Geister hier sind, weil zu viele Dinge verdrängt wurden. Zu viel wurde vergessen und unsichtbar gemacht. Deswegen kommen die Geister nicht zur Ruhe. Im Fernseher lief Popmusik. Im Fernseher liefen Nachrichten. Vom Fenster liefen Neonazis. Am Fenster saßen Tauben. Im Fernseher lief Popmusik. Im Fernseher liefen Nachrichten. Vom Fenster liefen Neonazis. Am Fenster saßen Tauben. Diese Eier, die hier stehen auf der Mauer, das sind keine Eier. Es sind Schädel. Es sind die abgetrennten Schädel von Neonazis. Aber sie wachsen nach. Wenn man einen Schädel abtrennt, wachsen zwei neue Schädel nach. Es ist ein Prozess ohne Ende. Wir können ihn nicht verdrängen. Das war's. Und nun zum Sport.